Und vielleicht könnt ihr es auch erkennen, hier unten ist das Wasser und hier der Schaum, der schwimmt wirklich nur oben hier auf dem Wasser drauf. Herzlich willkommen im Schaumbad. Herzlich willkommen, Jean-Paul Prüm. Herzlich willkommen, Peter vom Schaumbad. Danke. Hi, grüß dich. Bei so einer förmlichen Begrüßung war ich kurz davor, dich jetzt zu siezen. Vielleicht sollten wir mal eine Folge nur mit Siezen machen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja. Also ich habe das mal als Trinkspiel, als wir jung waren, haben wir uns, die Regel war den ganzen Abend nur siezen. Das ist total witzig, das macht dich verrückt. Und beim Du muss man trinken. Ja, genau. Wenn man, ja, jetzt komm, wir nehmen jetzt beide mal einen Schluck, dann ist mal kurz ruhig. Genau, und dann können wir uns duzen danach, weil wir haben ja getrunken. Wir machen das Spiel heute ein bisschen anders. Wir haben die idealen Voraussetzungen für den Podcast heute. Ja. Du bist gestresst und leicht aggressiv. Und hab schlecht geschlafen. Oh, geil. Und sehr früh aufgestanden. Sehr gut, sehr gut. Und ich bin überarbeitet und müde. Also das ist die richtige Kombination, die so einen positiven Podcast ausmacht. Das ist, weil wir heute freitags... Das ist unsere erste Freitagsfolge, die wir freitags aufnehmen, weil wir unbedingt noch vor der Europawahl on air gehen wollten, damit die Folge samstags raus ist. Ach, deshalb? Nee, eigentlich nicht. Aber geht wählen. Ja, von mir aus. Ja, ist ja gut. Demokratie, da gebe ich keine Tipps. Okay. Aber vielleicht hilft heute noch, ich habe Neues aus dem Bundestag dabei, vielleicht hilft das bezüglich einiger Parteien vielleicht, je nachdem, welche Einstellung man natürlich hat. Also das heißt, die Folge ist aktuell, die laden wir nicht wie sonst immer erst irgendwann in ein paar Monaten hoch? Nee, die ist aktuell heute, ah, okay, deswegen treffen wir uns ja freitags. Morgen, ja, okay. Genau. Weil sonst kann man ja so transparent sein, nehmen wir am Anfang vom Jahr 12 Folgen auf. Genau, an einem Tag, deswegen werden die gegen Ende des Jahres auch immer schlechter, genau. Aber... Ja, so läuft es normalerweise. In der Woche der Rücktritte kann man auch mal total transparent sein. Wer ist noch zurückgetreten? Theresa May, heute. Ach so, ja. Stimmt, ja. Heute. Ja, und Hardcore Strache ist ja schon... Ja. Obwohl, der ist eher gegangen worden, glaube ich. Sind alle zurückgetreten, oder? Die ganzen Minister. Komischen Leute. Das wäre zum Beispiel eine Partei, wo ich sagen würde, nicht zur Europawahl wählen. Wir haben ja auch so ein Äquivalent in Deutschland. Ja, wie viele österreichische Hörer haben wir? Wie viele tausend? Schwer zu sagen. Schreibt uns doch mal. Ja, alle Österreicher mal. Wir kommen hoch. Wir könnten da den Statistiken nachgucken, aber nachher ist ein Deutscher im Urlaub in Österreich und dann zählen wir das als Play, obwohl ein bundesdeutscher Bürger in Österreich war. Dürfen die noch einreisen? Ich glaube schon, ja. Okay, gut. Cool. Hast du Geschichten aus dem ICE mitgebracht? Wir sind heute beide ICE gefahren. Also ich bin gestern ICE gefahren. Ich bin heute extra ICE gefahren. Für die Podcast-Folge. Ja, ich hatte heute den ganzen Tag nichts zu tun. Und deswegen bist du früh aufgestanden? Bin ich extra, dass ich viel fahren kann. Ne? Und ich dachte die ganze Zeit, es passiert einfach nichts. Nur auf der Rückfahrt war das Personal lächerlich gut gelaunt. Und ich lächerlich schlecht gelaunt. Vielleicht lag es daran, dass waren so große Gegensätze. Vielleicht ist da die neue Charme-Offensive der Bahn, weil ich dachte eigentlich, ich habe nichts aus dem ICE zu erzählen. Bin einmal von Schlucker nach Kassel-Wilhelmshöhe und wieder zurückgefahren, um ICE-Geschichten zu haben. Aber ich hatte auch eine hervorragend gelaunte Schaffnerin einmal. Ja, vielleicht war es die gleiche. War das der Zug von Stuttgart nach Hamburg? Nee, von Stuttgart nach Köln und dann bin ich in Mannheim umgestiegen. Okay. Weil es war auch eine rheinländische Schaffnerin. Also bei mir waren es so Hanseaten. So. Okay. Cool. Hanseaten. Dein Stuhl quietscht heute ganz schön. Das ist wie so eine Horrorfolge. So. Die Folge aus der Gruft. Das ist wahrscheinlich sehr unangenehm für die Hörer. Ach, glaube ich nicht. Naja. Egal. Cool. Ja, lächerlich gut gelaunt. Ich lächerlich schlecht gelaunt. Und es ist einfach nichts passiert. Und tatsächlich dann 5 Minuten vor Schluss. Das ist jetzt kein Scheiß. Ja. Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich gehe mal aufs Klo. Also ich war kurz vor Stuttgart. Draußen sind schon die Ludwigsburger Weinberge an uns vorbeigezogen. Und dann dachte ich, ist die Einfahrt nach Stuttgart. Ja, ja. Die Ludwigsburger Weinberge. Die Ludwigsburger Weinberge. Ja. und Sonnenuntergang. Ja. Und das Herz unseres Wohlstandes, ENBW-Kraftwerke. Ja. Ja. Und dachte, das macht man ja so, also ich mache das so kurz vor Ziel, ich gehe jetzt nochmal aufs Klo. Mache ich auch gerne, ja. Weil, ja, dann muss ich hier nicht mehr aufs Klo, weil ich dann noch in der Stadt rumgeguckt bin, egal. Und als ich auf dem Klo war, also ich saß natürlich im Bordbistro die ganze Fahrt. Ja. Als ich dann auf dem Klo war, kommt eine Durchsage, bitte ein Arzt ins Bordbistro. Oh, okay. Ist ein Arzt da? Da dachte ich so, ja, eigentlich gut, dass ich, bin ich gerade noch rechtzeitig gegangen, dann sehe ich hier kein Drama. Aber natürlich, nee, eigentlich habe ich mich, war ich nur froh, dass ich nicht mehr da war. Weil sonst hätte ich hätte mich natürlich als Arzt ausgegeben. Natürlich, ja. Den Reflex hat man also, ja. Um Weiber klar zu machen. Ja, klar. Ja. Du hättest versagt, aber dann hättest du geschrien, warum so jung? Und dann hätten sich die Frauen um dich gekümmert, weil du ja emotional, also du hast ja alles versucht. Die wissen ja nicht, wie deine Ausbildung ist. Stimmt, stimmt. Ja. Dumm wäre natürlich gewesen, wenn, ich finde immer komisch, dass immer nur bitte ein Arzt, man könnte einfach rufen, bitte medizinisches Personal, weil ich glaube, so ein Krankenpfleger könnte auch schon verdammt viel anstellen. Ja doch, das haben sie auch gesagt. Haben sie gesagt. Jemand, ein Arzt oder jemand... Okay, mit medizinischer Ausbildung. Ja, genau. Lassen Sie mich durch, ich bin Homöopath. Ich bin Podologe. Ich kümmere mich um die Fußkrankheiten. Er verblutet, ich habe hier Globuli. Die stoppen den Blutdruck. Irgendwann kam dann auch die Durchsage, danke, wir haben jetzt genug Ärzte hier. Ehrlich? Ja, also da war dann wahrscheinlich, also es ist Freitagnachmittag, da stimmt, ist so ein Zug ist voller Ärzte. Ja. Und Podologen. Und es waren nicht nur Ärzte da, es waren sogar die Ärzte da, sogar Bela B. Die kamen auch noch, Rott, und Fahrt in Urlaub kamen auch noch dazu. Ja. Ja. Und haben von ihrem neuen Album einen Song gespielt. Oder so. Ja. Aber ich glaube, es war nicht so dramatisch. Also ich bin dann nicht zurückgegangen natürlich an meinen, an meinen Thekenplatz. Du hattest auch nichts mehr liegen so. Nee. Ach, ja, ich aufs Klo und lass mein Zeug da liegen. Und du, meinen Koffer lasse ich immer nur zurück. Nur Räuber. In meinem Koffer ist aber auch nichts Wertvolles drin. Ganz viele Kriminelle. Ich will ja auch immer, weil wir ja nur Tagestouren machen, um für unseren Podcast Geschichten aus dem ICE zu sammeln, habe ich immer einen Koffer mit Papier, also Zeitungen vollgestopft. Ach so. Also, damit er auch schön schwer ist. Und wenn ich so tun würde, als hätte ich einen schweren Koffer, würde ich ja auffliegen. Ich will ja wie ein Geschäftsmann dann aussehen. Ja, deswegen tue ich mir viel Papier, alte Telefonbücher rein und lasse den Koffer dann aber am Platz liegen, weil... Hast du noch alte Telefonbücher? Ja, natürlich. In meinem Koffer halt. Ach so, ja. Hast du die extra dafür aufgehoben? Natürlich, ja. Weil ich habe lange keins mehr gehabt oder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch existiert. Also, die wurden noch ausgetragen bis vor ein paar Jahren. Da war halt immer so ein Stapel. Der lag immer in den Hausfluren, ja. Aber ich glaube, diesen Tod tatsächlich Telefonbücher gibt es nicht mehr. Seit ein paar Jahren habe ich keine mehr gesehen. Weil das natürlich auch früher die Revolution war, wofür Leute Geld ausgegeben haben, was heute total lächerlich ist. Telefonbuch, CD-ROMs. Ja. Die haben Menschen früher gekauft. Ja. Aber die sind gar nicht schlecht. Ein Freund von mir hat mir sowas mal für die Arbeit gegeben. Da sind auch E-Mail-Adressen dann drin gewesen. Okay. Also von Unternehmen. Ja. Aber auch super, so eine CD-ROM. Weißt du, du willst jemanden anrufen und damals noch mit den alten PCs, der so 10 Minuten hochgefahren ist. Mhm. So, den rufe ich jetzt mal an. Da weiß man einfach, dass die Zeit auch eine andere war. Da hast du dir Zeit genommen. Da hast du erst deinen PC hochgefahren, dann hast du die Telefonbuch-CD-ROM reingelegt. Die hat gemacht, dann ging langsam die Maske von der Telekom auf. Du hast die Nummer gesehen. Wahrscheinlich haben sich dann Leute noch häufig, weil der Telefon neben dem PC war, die Nummer auf ein Zettelchen geschrieben und sind dann gemütlich zum Telefon gegangen. Ja, das waren noch Zeiten. Aber da fragt man sich natürlich, war ein Telefonbuch nicht effektiver? Das war halt im Büro, wenn der PC eh an ist, oder? Für solche Leute. Wahrscheinlich, ja. Eher für professionelle Leute. Und konnte man das nicht installieren dann auf seinem Computer? Da bin ich mir unsicher. Weiß ich nicht. Ich hatte einfach nur eine 700 Megabyte PDF-Datei. Ich war ein sehr armer Geschäftsmann damals. Deswegen musste ich... CD-ROM-Zeiten. Ja, ich hatte nur... einen Zivildienstleistenden eingestellt, weil ich damals pflegebedürftig war, der mir die Nummern aus einem Papiertelefonbuch rausgesucht hat. Du warst pflegebedürftig? Damals, ja. Ah, okay. Ja, gut, dass das vorbei ist. Ja. Das hört ja auf mit dem Alter. Genau, jetzt kann ich natürlich auch wieder meine Koffer tragen. Und deswegen habe ich auch noch die alten Telefonbücher. Ah, okay. Ja, genau. Das macht alles sehr viel Sinn. Apropos Online-Marketing. Ich habe eine super Seite gefunden, die Online-Marketing-Rockstars auf Facebook. Sag das ist so eine Marketing-Vernetzungsagentur. Ja. Und die haben immer ganz große Clickbait, die große Clickbait-Party habe ich mir als Überschrift aufgeschrieben, weil sie immer so geile Überschriften haben. Ich bin nur drüber gestolpert, weil irgendwelche Freunde von mir das auch liken, weil ich leider Menschen aus dem Marketing kenne. Mhm. Aber ich bin über die Clickbait-Zeile gestoßen, bevor du dann auf den Artikel klicken sollst, der dich ranlocken soll, warum Birkenstock eine Supreme-Kollabo abgesagt hat. Da wirst du doch scharf drauf, oder? Eine Supreme-Kollabo. Was ist eine Supreme-Kollaboration? Eine Kollaboration, aber sie schreiben tatsächlich eine Supreme-Kollabo. Nee, würde ich nicht draufklicken. Natürlich nicht. Aber dann habe ich weitergeguckt, weil wieso ihre Überschrift. Kannst du mal ein Spiel draus machen? Würde ich draufklicken oder nicht? Stimmt, ja. Würdest du draufklicken? Sieht der Köder oder nicht? Also ich würde nicht draufklicken. Anbeißen passt besser bei Bait. I don't bite. Bait. Ja. Du auch nicht. Bait heißt Köder. Ja. Ja. Ich würde nicht anbeißen. Bei Kollabo. Ja. Nächste. Und da, vielleicht kennst du dich damit aus. Amazon macht jetzt auch Drops. Bindestrich, warum auch immer. Und verkauft Kollektionen von Influencern. Was sind Drops? Ja, habe ich mich auch gefragt. Gut. Also nein. Schreibt uns doch mal in die Kommis, ihr seid doch alle Online-Marketing-Leute. Also Drop kenne ich, das gibt es beim Dubstep, oder? Ja. Der Drop. Und dann geht's ab. Ja. Genau, da kommt der Drop und bam. Vielleicht verkauft Amazon jetzt diese Drops einfach. Wenn du auf Kaufen klickst, dann macht dein Computer kurz diesen Dubstep-Sound. Nächste ist aber sehr relevant für uns. Da kann ich für uns beide ja klicken, weil ich halte das auch nicht für eine steile These. Podcast-Pionier Matt Lieber, ich kenne ihn nicht. Wie gehört. Deshalb ist das Podcast-Geschäft bald mehrere Milliarden wert. Ja, würde ich zuschnappen. Ja, ich bin davon überzeugt, dass bald bei uns die Bitcoins klingeln. Ja, Milliarden Bitcoins oder was? Ja. Jetzt kommt, als Autor muss ich sagen, da haben sie mich gehabt. Weil stetige Wiederholung ja auch hilft. Masterclasses, Masterclasses, Masterclasses. Jetzt für die Session bewerben. Für die Session? Für die Session bewerben. Welche Session? Masterclasses, Masterclasses, Masterclasses. Ja, jetzt für die Sessions bewerben. Dadurch, dass ich schon die Frage stelle, welche Session, würde ich wahrscheinlich draufklicken. Masterclasses halt. Ja. Masterclasses, ja. Masterclasses. Fand ich auch gut. Einfach. Dann, schönes Ding dich auch, Affiliate Marketing im Change. Wie die Blockchain die Branche verändern könnte. Ja, nochmal Affiliate Marketing. Affiliate Marketing. Affiliate heißt das, glaube ich. Habe ich falsch abgeschrieben. Ja, auch egal. Affiliate Marketing im Change. Mhm. Wie die Blockchain die Branche verändern könnte. Nee, würde ich nicht draufklicken. Jetzt kommt einer meiner Lieblinge, wie Tim Meltzer seinen Personal Brand aufgebaut hat. Seine Personal Brand ist die Brand. Natürlich, ja. Wie Tim Meltzer seine Personal Brand aufgebaut hat. Ja, für Tim Meltzer Fans, die würden vielleicht zubeißen. Jetzt ich bin der größte Tim Meltzer Fan. Ich auch, ja. Also Tim Meltzer. Zwei Klicks hat er. Ich wackel immer zwischen Tim Meltzer und hier dem anderen Koch. Hensler. Und noch dem anderen Koch. Hensler ist halt hot. Hensler ist hot. Ein gut aussehender Mann. Und Meltzer ist und der. Meltzer der nicht, aber ist der nicht das Krafttier von Olli Schulz? Tim Meltzer? Ja. War das nicht Joey Kelly? Ja, der hat viele, glaube ich. Ja, ich habe auch mehrere Krafttiere, muss ich ehrlich sagen, ja. Kraftkreis, so wie der Sternkreis. Die sind, genau. 12 Krafttiere hat jeder Mensch. Krafttiere. Ja, so viel brauchst du auch. Kommt ja immer drauf an, wo du bist. Ja, ja. Menschen sind aber sehr häufig irritiert, wenn du sie als dein Krafttier bezeichnest. Ja, das will er mich jetzt anbaggern. Du hast mich mal als dein Krafttier bezeichnet. Ja, und? Und ich war irritiert, ja. Du warst irritiert, siehst du. Ja. Ja, das ist häufig den Menschen passiert. Manche freuen sich immer. Gefreut habe ich mich natürlich auch. Lunch, Golfturnier, Hauptsache Networking. Nutze die Side-Events. Ja, nicht meine Welt. Und dann fand ich eigentlich bezeichnend, weil das schließt die Klammer dieser Online-Marketing-Leute. Nervt Online-Werbung nur noch? Fragezeichen. Nicht leid. So könnt ihr es besser machen. Ich bin mir unsicher. Also, der letzte, finde ich ganz gut. Selbstironisch. Ja, ja, also da haben sie mich auch gehabt, da war dann so die Selbstironie. Hast du auf irgendeins tatsächlich drauf geklickt? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich bin auf ihre Seite gegangen wegen dieser, warum Birkenstock eine Supreme-Kollabo abgesagt hat. Weil da habe ich halt so beim drüberlesen und habe auch Supreme-Kollabo. Ich habe noch nie Kollabo gehört. Ich saß auch fassungslos davor und deswegen habe ich mir die Seite genauer angeschaut. Und was heißt genauer? Ich bin heute 5 Minuten drüber und eigentlich dachte, schreib's mal 1-2 Sätze ab. Aber die haben mich alle so fasziniert, dass ich uns jetzt eine Liste von tatsächlich 7 mitgebracht habe. Ja. Ich glaube, die Marketingwelt, die hat sehr viele solche Begriffe, die an uns einfach vorbeigehen. Ja, zum Glück, sage ich da nur. Zum Glück. Ja, ja, die coolen setzen sich dann durch bei uns, wie YOLO oder... YOLO, LIT. Cringe, du Opfer, alles Marketingbegriffe. Ja, alles Marketingbegriffe, ja. Kunde ist natürlich auch ein Marketingbegriff. Wir haben einen Kunden für einen Pitch, ganz klar Marketing. Cool, haben wir auch mal über die Branche geredet. Branch. Warum sich seine Personal Brand? Ja, Tim Mälzer. Ja. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist wie die Blockchain. Ich hätte wahrscheinlich... Das muss ich nochmal sehen. Der Blockchain gesagt. Nee, die Chain, die Kette. Ja, aber irgendwie klingt der Blockchain schöner als... Nee, die Chain. Ganz gut. Da gibt es keine Diskussion. Im Schwabenland sagt man auch der Butter. Deswegen finde ich auch der Blockchain. Schwaben, ja, ich bin ja gebürtiger Schwabe, deswegen ist das bei mir natürlich einfach drin. Ja, okay. Aber Schwaben sind ja nicht unsere Zielgruppe. Wir haben eigentlich keine schwäbischen Hörer, glaube ich. Hoffe ich. Ich mag die nicht. Einen hatten wir mal. Von der Ostalb. Ja, verpisst euch, Schwaben. Schwaben raus aus Stuttgart. Schwaben raus aus Stuttgart. Ihr miesen Schweine. Warte, wo war das jetzt mit der Blockchain? Affiliate Marketing and Change, wie die Blockchain, die Branche. Das sind, also wenn du den Satz meiner Großmutter vorlesen würdest. Ja. Die wird wahrscheinlich den Priester rufen. Aber hat die dir nicht früher Google empfohlen? Nee. Die andere Oma, okay. Die Google-Oma, die lebt leider nicht mehr, aber die andere Oma, die hat nicht viel zu tun mit Blockchains und Google. Und also die andere, also die Google-Oma hätte wahrscheinlich gesagt, ja, na klar, die verändern alles. Ja, ey, du musst... Leute, hier, du musst Podcast-Geschäft, da stecken Millionen drin. Wenn nicht sogar Milliarden. Ich habe ja schon die ganze Zeit irgendwelche Serverfarmen. Deine Google-Oma hätte auch eine Serverfarm für Bitcoins in ihrem Keller gehabt. Vielleicht hat die noch in ihrem... Altenhauer oder vielleicht wie das Nazi-Gold gibt es das. Peters Oma-Gold ist irgendwie. Peters Oma hat früher gemeint ohne Ende. Wann kam der Bitcoin? Ich überlege gerade, wann sie gestorben ist und wann der Bitcoin rauskam. Ich glaube, den Bitcoin gibt es ja schon relativ lange. Ja, aber so lange auch nicht. Ich glaube, das überschneidet sich nicht. Ich glaube, sie hatte keine Kryptowährung. Wäre aber mal interessant. Naja, genug von toten Omas. Ja. Ja, wir sind gar nicht so aggressiv, jetzt sind wir nur ein bisschen traurig. Nein, um Gottes Willen. Jo, cool. Ja, das habe ich mitgebracht. Ich hatte neulich einen unfassbaren Lachflash, sagt man das noch, sagen das junge Leute noch? Lachflash? Wir dürfen jetzt sagen, wir sind ein Ü30-Podcast. Okay. Die Leute verstehen uns. Ja. Die verstehen hier dieses Gespräch. Lachflash auf Deutsch? Lachanfall. Klingt, das ist aber typisch die deutsche Sprache, da muss immer so was Negatives rein, weißt du, so Lachanfall, du kannst nicht einfach so, wenn du dich 5 Minuten kaputt lachst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir, deswegen Lachanfall. Ja, stimmt. Ja. Ruft einen Arzt. Lachblitz, nennen wir es Lachblitz. Lachblitz. Ja, wegen einem toten Opa tatsächlich. Okay. Ja, war eine komische Geschichte. Kann man nicht erzählen, aber wir haben uns, glaube ich, eine Viertelstunde... nicht mehr gekriegt, wie wir früher gesagt haben. Gekriegt vor Lachen. Vor Lachen, weil der Opa von irgendeinem Freund von mir gestorben ist. Vor Jahren schon. Okay, ja. Aber es ist trotzdem auch so ein gutes... Als du angefangen hast, dachte ich, könnte lustig werden. Dann hast du gesagt, ist aber auch zu schwer zu erklären hier im Podcast. Da dachte ich schon so, arme Hörer. Ja. Und jetzt wirkt es eigentlich nur so ein bisschen gehässig, aber wir lassen die Leute einfach mal damit zurück, oder? Auch so. Ja, ich kann es versuchen zusammenzubringen, aber das wäre dann nur peinlich, deshalb lassen wir das lieber. Ja, aber tot kann ja auch lustig sein. Ja, genau, das dachten wir uns dann danach. Wir hätten natürlich alle bedrückt, traurig gucken können, als er erzählt hat, dass sein Opa tot ist. Aber dadurch, dass wir den lustigsten Nachmittag unseres Lebens hatten, durch den Tod dieses Opas... Bleibt er euch in guter Erinnerung. Genau, also das hatte was, sein Tod hatte auch was Gutes. Und das schließt den Kreis zu unseren Plänen für unsere eigenen Beerdigungen. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Genau, der mal einfach eine schöne Party draus macht. Eine befremdliche Party, aber... Ja, ja. Genau, seht das Positive im Tod. Ich freue mich schon, deine Beerdigung moderieren zu dürfen, falls ich länger lebe. Gehe ich zu deinen Eltern. Hallo Peters Eltern. Ja, vorausgesetzt, ich sterbe vor meinen Eltern. Hören Sie sich bitte Folge 27 vom Podcast an. Disclaimer. Da sagt der Peter, ich soll seine Beerdigung moderieren. Hier bin ich. Ich kann dir auch ein Schreiben aufsetzen oder so noch. Aber ich glaube... Was du dann meinen Eltern geben kannst. Der wollte das so, sorry. Der wollte das so. Genau, oh ja, mit einem Siegel auch. Ja, ja. Einfach so ein großes P. So ein Wachssiegel mit einem großen P drin. Ein Schaumbadsticker. Ein Schaumbadsticker. aus Wachs. Aus Wachs. Und ich kaufe mir nämlich dann so einen kleinen... Es gibt so Mini-Marshall-Verstärker, die man sich an den Gürtel machen kann. Oh ja. Und dann halt so ein Ringelkabel mit einem uralten Mikrofon. Nee, mit unserem Mikrofon. Hier. Ah, mit unserem Podcast-Mikrofon. Vielleicht hoffentlich, oder möglicherweise sind die ja bis dahin uralt. Stimmt, wir machen also eine Folge aus seiner Beerdigung. Das wird ja die letzte Folge, stimmt. Muss ja nicht sein, dass ich in den nächsten Monaten noch sterbe. Also ich hoffe nicht, weil dann, also vor allen Dingen nicht vor unserer großen Gala. Ja, ja gut, das hoffe ich schon ein bisschen. Da haben wir ja schon Gäste eingeladen auch. Ja. Ja. Können wir schon ein paar fast schon nennen, aber jetzt sind so viele. Ah, jetzt, wo du es sagst, hätte ich vielleicht doch ein bisschen Lust, früher zu sterben. Ja. Naja. Ist ja noch bis November hin. Du hast ja noch ein paar Monate. Peters letzter Sommer. Das ist so ein Buch von, wie hieß der nochmal, Benedikt Wells. Peters letzter Sommer. Oder von hier, der Tote. Wie heißt der? Wolfgang Herndorf? Ja, genau. Nicht schlecht. Der tote Autor, ja, Wolfgang Herndorf. Genau, ja, klar, logisch. Chick. Ja. Ja, genau, sowas. Peters letzter Sommer. Sehr Peters gut. letzter Sommer. Würde ich lesen. Sehr gut. Schreibe ich dir dann. Ja, beide. Ja. Also im Frühherbst muss ich es dann lesen können. Achso, du willst noch deinen letzten Sommer auch wirklich lesen dann? Selbst? Nee, ich will meinen letzten Sommer erleben. Du schreibst dann im Frühherbst schnell das Buch. Im Mittelherbst lese ich's. Mhm. Und dann Ende Herbst sterbe ich. So wie Thomas Gottschalk, meine Vorhersage halt. Wann stirbt er? Ja, 2019 habe ich ja getippt. 19, okay. Also vielleicht dann auch im Herbst. Aber vielleicht habe ich auch nur die Scheidung vorhergesehen, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wen habe ich nochmal getötet? Weiß ich nicht. Die Queen? Ich glaube, du hast die Queen genommen, ja. Die ist nämlich, bald wird die 100, habe ich gesehen. Ja, die ist 2023, wird die 100. Ja, das ist wie so eine... 4 Jahren. Die Queen ist wie so eine alte Ledertasche, die kriegst du nicht kaputt. Nee. Oder wie so ein Mercedes-Benz aus den 80ern. Die Queen ist... Der W127. Die Queen ist der W127 unter den Königsoberhäuptern, Königshausoberhäuptern Europas und der Welt. Die besten Royalen, die Mercedes je gebaut hat. Gibt es überhaupt... Die Windsors. Gibt es überhaupt Königshäuser noch außerhalb Europas? Also die Europäer sind ja gerne mal dann noch Oberhäupter von irgendwelchen anderen Ländern außerhalb Europas, so wie die Queen in Kanada zum Beispiel. In Afrika gibt es einige Könige. Ja? Ja. In hier Arabien. Stimmt, also, der Prinz von Zamunda. Das sind ja auch, also Scheichs sind ja Schah. Warte mal, Schah heißt König, weil Schach ist das Spiel der Könige. Schah ist Scheich auf Arabisch, Schah ist Persisch. Und Schah ist das persische Wort für König. Wow. Ja, stimmt. Die Japaner haben ja auch alles ausgedacht. Die Japaner haben ja auch. Der Kaiser von China. Der Kaiser von China, aber den interessiert ja nichts mehr. Ja. Selbst wenn Sack Reis umfällt in seinem eigenen Land. Oder das Königreich Bhutan. Stimmt. Da hat der König ein Gesetz erlassen, dass man fröhlich sein muss. Das ist Pflicht. Was muss man sagen? Happiness-Pflicht. Ja, die Bhutan ist ja auch das einzige Land, weil kein Bundesinlandsprodukt misst, sondern den Glücksindex. Ja, irgendwie so, ja. Die Glücklichkeit der Einwohner und nicht die Produktionskraft. Ja, also trotzdem autoritäres Regime. Und ja, aber voll happy. Ja, aber trotzdem brechen die alle Menschenrechte. Das ist, glaube ich, hier dieser Smash-Hit aus 2016, 2017. Happy, happy. Der wurde in Bhutan geschrieben, als hier dieser, ich weiß nicht, wie der heißt, Pharrell Williams. Ja. Der war in Bhutan im Urlaub und wurde zu diesem Land, zu diesem Song gezwungen. Aber dann denkt man halt erstmal autoritäres System. Er wird zu diesem Song gezwungen, aber es war ein Welthit. Ja. Muss man auch mal so sehen. Ja, ja. Also autoritäre Systeme machen nicht nur Schlechtes. Nee. War ja nicht alles schlecht unter dem König von Bhutan. Ja. Sagten wir sagen die Leute. Ja, genau. Der hat immerhin die Glücklichkeit erfunden. Genau. Die Happiness. War ja nicht alles schlecht. Ja. Und er hat, glaube ich, auch den Happy Hippo erfunden. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist jetzt aber weit hergeholt. Wie die Kinder von Madonna. Wann tritt Madonna zurück? Ich glaube, die stirbt vorher. Okay. Wäre so ein Tipp für 2020. Queen of Pop. Die Queen of Pop, die stirbt am gleichen Tag wie die Queen from England. Ja, nee, from the Empire. Weil die Königinnen treten ja nicht zurück, die sterben irgendwann mit Ende 90, Anfang 100. Und ich glaube, Madonna ist auch so alt. Ja, ungefähr. Ja. Die ist, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie die Queen von England. Ja. Glaube ich. Ich bin mir da relativ sicher sogar. Sehen sich auf jeden Fall ähnlich. Ja, wenn man so bunte Klamotten. Übrigens sah meine Google-Oma exakt aus wie die Queen. Fällt mir gerade ein. Wir reden zu viel über Großmütter und Großväter. Ja, ich hatte nie welche, deswegen. Ach so. Ja. Dann ich bin, teile ich meine Großelternerfahrungen mit dir. Ich bin der Bruder vom Klonschlaf Dolly, deswegen so. Habe ich nie Großeltern gehabt. Ja, deshalb bist du auch so wollig. Wollig, ja. Aber ich bin kratziger als Dolly. Und Dolly, meine Schwester, ist schon lange tot, glaube ich. Und du riechst auch besser. Ja. Finde ich. Ja. Dem Mann Dolly gerochen. Ja. Nee, aber sie ist dann irgendwann ins Saarland gezogen, hat da einen netten Mann kennengelernt und. Deinen Vater. Nee, war ja meine Schwester. Aber die haben gemeinsam eine Spielothek in Saarlouis eröffnet. Geil. Du. Aber haben auch eine Metalband. Ja? Ja. The Goats. The Goats. The Goats. Nicht The Sheeps? Nee, The Goats. Goats. Ja. Ja, okay. Weil der Bassist war Ziege halt. Ja, wegen. Und Satan auch. Ja, und The Sheeps hatten sie mal Angst, dass die Leute denken, sie sind zu billig. Deswegen. Ja, The Sheeps. Ja. Ja. Oder ist es irgendeine Indie-Band wie The Strokes oder The Hives? Oder ich habe mir die Mucke nie angehört. Es gab so eine The-Phase mal in den frühen 2000er. Aber die The-Phasen tauchen immer wieder auf. Die gab es ja auch mal in den 70ern zum Beispiel. Ja, stimmt. Das ist immer so eine Phase. The Beatles. Ja. Ich war tatsächlich auch mal in einer The-Band. Ja, bitte, wie heißt sie? The Great Gianna Sisters hatte ich mal. Great Younger Sisters. Gianna Sisters. Das ist ein altes C64-Computerspiel. Ja. The Great Gianna Sisters. Habe ich schon mal gehört. Gianna kann man auch sagen, aber wir haben uns immer Gianna genannt. Gianna. Weil wir eine Eifel-Emo-Band waren. Weil ihr kein Englisch könnt. Wir konnten kein Englisch, haben aber auf Englisch gesungen. Ihr wart auch erst 12 Jahre alt. Nee, schon 16 oder 17, ja, eine Schülerband, ja. Aber wir haben uns Gianna genannt, obwohl es eigentlich Gianna heißen müssen. Okay, geil. Hätte. Ja. Ein bisschen mehr Englisch haben wir gelernt. Wir wissen mittlerweile, was eine Kartoffel ist. Aber ansonsten. Was ist eine Kartoffel auf Englisch? Potato. Ah. Wieder was gelernt. Geht auf potatopool.eu. Rent a potato. Rent a Brit. Rent a Brit. Brit pool. Du, mein Mixery ist leer. Meins auch. Ich habe auch noch mal ein Spielchen mitgebracht, wo wir schon Feedback von Hörern bekommen haben. Ja, ich freue mich drauf. Tatsächlich muss man auch gar nicht gendern, sondern nur von Hörern. Ja. Die scheinbar Politik interessierter sind. Girls, schreibt uns mal in die Kommis, wenn ihr das Spiel auch gut findet. Ich habe ein Gesetz aus dem Bundestag mitgebracht, wenn wir nachher durchgehen können. Juhu! Gesetze! Yeah! Ja. Happy Birthday Grundgesetz, morgen ist Europawahl, jetzt haben wir genug Politik und gleich gehen wir in den Bundestag und stimmen ab. Genau. Bis gleich. Ja. Ja. Ja. Dem deutschen Volke. Abstimmungsergebnisse aus dem Deutschen Bundestag. Präsentiert von Peter und Jean-Paul. Ein Service zur politischen Bildung von Das Schaumbad. Sei ein Trollala, Trollala. Du guckst so Psycho. Das denke ich immer, wenn ich dieses Bundestagsgebäude sehe. Ach so. Dem deutschen Volke. Sei ein Trollala, Trollala. Das war bei den Fadis, hat man das gesungen. Ja. Den Köchen sei ein Trollala. Oh, das haben wir wirklich in unserer ersten Folge haben wir über Fila. Sehr früh, Pfingstfahrt. Genau, auf dem Fila habe ich das gelernt. Auf dem Fila, genau. Ja. Ein Pfingstlager. Du, ich bin total benebelt, auch wenn wir jetzt den Abbinder hatten, aber... Du hast deinen Stuhl mit WD-40 eingeführt. Ja, und jetzt hör mal meinen Stuhl. Ja, Wahnsinn. Nichts. Ist das Schleichwerbung? Ist egal. Dafür würde ich Werbung machen, weil das riecht auch immer so gut. Ja, es gibt... Ich schnüffle jetzt noch an der Dose. Ist auch alternativlos. Ja. Auch für Schusswaffen. Egal. Kaum sage ich Werbung, sagst du Schusswaffen. Aber gut, jetzt müssen genau, wir... Genau, jetzt wir müssen wir... Wir hatten ein Spiel, das... Ja. Jetzt spielen. Möchtest du nochmal vom letzten Spiel erzählen? Dann kann ich mich kurz sortieren, weil ich musste mir wieder sehr viel notieren und will mir mein Bierchen aufmachen. Ja. Einfach unsere Hörerschaft mal abholen. Genau. Vor einigen Folgen, hört mal rein, irgendwas zwischen Folge 1 und 27, hatten wir dieses tolle Spiel Abstimmungen im Bundestag. Wer war dafür, wer war dagegen? Wir hatten die besonders interessante moralische Frage, ist es okay, seine Ehefrau zu vergewaltigen, ja oder nein? Welcher Politiker war dafür, welcher dagegen? Das war das Rätsel. Hört mal rein, das kamen interessante Sachen raus. Ja. Und jetzt hat Jean-Paul Prüm ein neues Gesetz mitgebracht. Ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht, weil ich muss ja raten. Du musst raten, genau. Ich muss mein Zettel auch ein bisschen verstecken. Aber ich bin diesmal total aktuell, weil ich bin tatsächlich gestern drüber gestolpert. Taiwan hat ja jetzt als erstes asiatisches Land die Homo-Ehe, gleichgeschlechtliche Ehen, legalisiert. Und zwar im Jahr 2019. Dann dachte ich, Mensch, das ist doch in der BRD auch noch gar nicht so lange her. Und ist vor allen Dingen, das ist noch keine 2 Jahre her. Es war am 30. Juli 2017 auf der 244. Sitzung des Deutschen Bundestages erst. Ja, dass die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert wurde. Also das ist noch keine 2 Jahre her. Schaumbad-Podcast gibt es länger schon, oder? Ja, den Schaumbad-Podcast gibt es länger als und die Homo-Ehe. Sind jung. Und wir sind Pioniere, ja, aber uns gibt es länger als die, wie man recht auf Volksmund sagt, die Homo-Ehe. Aber dieses Gesetz heißt eigentlich Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Okay, wow. Ja. Und die Gesamtabstimmung war so, dass 393 Abgeordnete dafür waren, dieses Gesetz einzuführen. Also in dem Falle ist halt ein Ja, die dürfen heiraten. Okay. Und ein Nein, dieses Gesetz nicht. Das waren 226, also auch noch relativ viele, ja, aber so ein Drittel, zwei Drittel, also zwei Drittel Ja. Und 4 Enthaltungen. Ganz interessant zu wissen für unser Spiel jetzt auch ist, ich habe ja beim letzten hatten wir ja mit der Vergewaltigung in der Ehe, waren ja mehrere Parteien sogar noch, die gesagt haben, nö, ist okay. Hier war es so, dass die SPD, die Linke und die Grünen geschlossen für dieses Gesetz gestimmt haben. Linke, SPD und Grüne, ja. Die FDP war 2017 nicht im Bundestag, genauso wie die AfD nicht. Damit bleibt eigentlich nur noch die CDU übrig, wo Ja- und Nein-Stimmen verteilt waren. Okay. Heißt also auch im Umkehrschluss, die 226 Nein-Stimmen kommen tatsächlich alle geschlossen aus der CDU-CSU-Fraktion. Okay. Genau. Hä, wie viele Abgeordnete hat die CDU-CSU-Fraktion? Sehr viele. Gerade in diesem Bundestag, weil wir hatten ja nur 4 Parteien drin. Ach, das war ja noch vor dem. Ja, genau. Ja, okay, ja, stimmt. Ja. Und jetzt sind ja eigentlich 2 Parteien, die zu einer zusammen. Das kommt mir so viel vor. Die hatten noch keine 40%, oder? Die CDU. Doch, die war sehr hoch damals, weil die FDP ja auch noch rausgeflogen ist und diese komische andere verwirrte Partei ja noch gar nicht so richtig da war. Ja. Genau, genau. Und dann habe ich mir natürlich wieder angeguckt, wer hat für Ja und Nein gestimmt und da setzt unser Quiz an. Also wer hat für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt oder wer nicht? Und wieder ein paar aktuelle Politiker natürlich, die man heute noch kennt. 2017, ja. War ein bisschen leichter. Jetzt kann es halt peinlich werden bei den... kenne ich vielleicht nicht. Ja, ich mache die schwerste am Anfang, aber die kennt man mittlerweile auch eigentlich. Dorothee Bär. Ja, kenne ich. Das ist diese Digitalfrau. Genau, 1978 geboren. Wie hat sie abgestimmt? Für Homo-Ehe. Nein, sie hat Nein gesagt. Ah, okay. 78 geboren, ach, die ist heute ja, Staatsministerin. Die kommt aus Bayern. Bayern, die ist ja. CSU. Ja, ja, ja, ja, gut. Aber trotzdem, so, ich dachte halt so, du bist auch ein bisschen anders aufgewachsen. Dann alter Bundestagspräsident Norbert Lammert. Lammert, der war bestimmt, das ist der nette Onkel von der CDU. Den mag man, oder? Ja, ja. Deshalb war er für Homo-Ehe. Nee, er war auch dagegen. Ach Mann, ja. Ach Onkel Lammert. Onkel Lammert. Na wie? Aber jetzt der andere Onkel, der ein bisschen aufgequollen ist, Peter Altmaier. Ja, jetzt, irgendwann muss mal ein Ja kommen. Deshalb sage ich Ja. Stimmt auch, ja. Ja, genau. Thomas de Maizière. Ach, der ist so ein, der könnte auch in der FDP sein, finde ich. Ja, aber die FDP wäre für die... Ja, genau, deshalb sage ich de Maizière dafür. Nee, er war auch dagegen. Ach Mann. Ja. Also jetzt, drei Minus habe ich schon. Drei Minus, du hast bis jetzt nur Peter Altmaier getroffen. Einen Treffer habe ich. Ja, jetzt... Ich habe auch immer Ja gesagt. Jetzt kommt eine Nummer, die erstmal sicher erscheint, aber ist sie wirklich? Jens Spahn. Jens Spahn ist selber homosexuell. Genau. Deshalb, oh Gott. Das ist nämlich der knifflige Punkt. Erscheint. Ist also, er seiner kompletten, also sein... Hättest du es jetzt nicht so formuliert, hätte ich gesagt, der war auf jeden Fall dafür. Ja, ich will es hier nur ein bisschen knifflig machen. Ja. Ich mache die ja auch nochmal, weißt du so. Ja, okay. Da sind sie sich sicher. Also das würde mich sehr wundern. Deshalb sage ich, Jens Spahn ist für die Homo-Ehe. Ja, ja. Also wäre auch wirklich schockierend gewesen, seinem eigenen Background. Erika Steinbach ist für Vergewaltigung der Ehefrau. Und sie ist Ehefrau. Erika Steinbach, also man kann über Jens Spahn viel sagen, aber so geistig verwirrt wie Erika Steinbach ist er tatsächlich nicht. Das stimmt. Vier haben wir noch. Oha. Ich bin erstmal froh, dass ich schon alle kannte bis jetzt. Schon ein Win für mich eigentlich. Ja. Der nächste wird schwer, den kennen wir gar nicht mehr. Da kommen nur noch leichte auch, die man kennt wirklich. Gut. Wolfgang Schäuble. Der Rollstuhl Goebbels. Ach, das war damals bei Stasi 2.0, gell, wo er hier dieses... Serdar Somuncu hat den mal so genannt, das fand ich sehr witzig. Der ist, glaube ich, der ist auch schon 90, oder? Mild geworden, altersmilde. Der ist ja auch nicht mehr so schlimm. Ja. Das ist jetzt auch ein netter Onkel. Aber war er 2017 auch schon ein netter Onkel? War der da noch Innenminister? Ja, nee, das war noch... Wirtschaft hat er immer so, Wirtschaft, Finanzen, sowas. Ja, er war auch mal Innenminister. Ja, das war damals, als er so ein harter Hund war, da mochte ihn keiner. Da war er, glaube ich, Finanzminister, genau. Ja, gut, das hat 2017. Er lässt darauf nicht schließen. Finanzen, Homosexuelle und Finanzen. Ich sehe da nichts. Ich sag dagegen, sage ich jetzt einfach mal. Treffer. Ja, also er ist gegen Homo-Ehe. Ja, genau. Das sind so alte Leute. Jetzt kommen noch drei, die man auf jeden Fall kennt. Eine sichere Nummer, würde ich sagen. Aber fangen wir mal an mit Ursula von der Leyen. Dagegen, ganz klar. Die hat dafür gestimmt. Ach, ich war auch überrascht. Und dann die leichte Nummer, Andi Scheuer. Weiß ich nicht. Wie? Andi Scheuer, Autoschmuser Andi, aus Bayern, CSU. Ganz klar dagegen. Ja, war er auch. Gut. Und was jetzt noch? Darf ich raten, wer der oder die letzte ist? Ja. Angela Merkel? Ja. Die Gottkanzlerin. Die war nämlich dagegen. Die war dagegen. Ja, das weiß ich noch. Ja. Das war auch in der Presse irgendwie. Ja, ja, genau. Weil sie hat ja ganz viel abgewogen, moralisch und so weiter. Und die, durch irgendein Emma-Interview oder Bunte-Interview hat die das doch erst ausgelöst. Und dann stimmt sie dagegen. Ja, das war, glaube ich, so erstmal. Ich glaube, im Herzen war sie dafür, aber wahrscheinlich stand Andi Scheuer hinter ihr oder sonst wer. Und hat ihr eine gescheuert. Ja, und hat gesagt, sonst schicke ich den Horst Seehofer in den Bundestag und das ist dann trotzdem wieder passiert in der nächsten Wahlperiode. Weil damals war unser lieber Horstl, tatsächlich nur in Bayern Ministerpräsident und hat sich aus dem Bundestag rausgehalten. Er war nicht in der Liste. Oder er hat an dem Tag geschwänzt. Aber er war noch nicht unser Heimatkanzler. Heimatkanzlerhaus. Das waren noch Zeiten. Ja. Aber schön. Ich finde super, dass der Bundestag auch tatsächlich jede Person hat, wo man nachschauen kann. Ja, verrückt. Ja. Wie viele hatte ich jetzt? 4 von 10 oder so. 4 von 10, ja. Ja, schlecht. Ja. Aber als ich durchgeguckt habe, fand ich auch tatsächlich eher überraschend. Also bei Ursel hätte ich irgendwie gedacht, aber die wirkt auch mal spießiger, als sie dann wirklich ist, dass sie nicht für Ja gestimmt hat. Und von den drei, also es waren auch nur 3 Ja-Stimmen. Peter Altmaier, Ursula von der Leyen und Jens Spahn. Achso, von deiner Liste. Von der Liste. Und von der, CDU insgesamt? Von der CDU insgesamt waren es tatsächlich anders als 2/3, 1/3 insgesamt im Bundestag. Kann man ja schon, also von der CDU, die Ja-Stimmen waren sehr gering. Also es waren vielleicht 40 Personen. Und CSU, wie viele davon? Wahrscheinlich fast null. Das ist der Problem, du musst halt, da steht nur CDU, CSU-Fraktion. Weil da müsstest du gucken, Fraktion wer bilden, welche Partei. Ja. Man weiß halt dann, wer CSU ist, aber die sind eine Partei, eine Fraktion im Bundestag. So. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, spannend, ne? Schön. Schön, ja. Schön. Ich bin dem Bundestag dankbar, dass er so fleißige Schreiberlein sitzen, die sich alles notieren. Ja, die haben ja einen Haufen Mitarbeiter, die Leute. Und die müssen ja irgendwas tun den ganzen Tag. Ja, wenn du Stenograf bist, brauchst du ja auch einen Job. Genau. Ja. Nennt man die Stenografen oder Protokollanten? Stenografen sind die, die handschriftlich mitschreiben, oder? Ja, aber die Protokollanten im Bundestag schreiben handschriftlich mit. Echt? Ja. Warum haben die keine Diktiergeräte, so wie wir, und Mikrofone und... Weil die keinen Podcast machen. Ach so. Ja. Bundescast. Wäre aber auch schön, wenn immer so ein Podcaster noch im Bundestag säße und einfach beschreibt, weil er so sieht. Gauland ist wieder eingeschlafen. Können wir ja mal machen. Da gibt es doch diese Zuschauerkanzel da oben. Alter, meine Live-Podcast-Folge von der Kanzel. Glaubst du, wir kriegen unser Equipment da rein? Vielleicht nehmen wir dann kleine Equipment mit. Oder wir nehmen beide mit einem... Wir haben Kopfhörer drin. Wir spielen einfach gelangweilte Jugendliche, weil wir auch noch so jugendlich jung aussehen. Weil sie ziehen uns so die Cappy im Gesicht und haben dann unsere Kopfhörer auf, wo man natürlich auch rein diktieren kann und nehmen dann einfach eine Podcast-Folge nebeneinander auf und jeder nimmt seinen Ton halt einfach auf und dann müssen wir das zusammenschneiden. Machen wir, ja. Steht. Folge 99, bevor wir nach Kanada unsere 100. Folge aufnehmen. Wir fliegen nämlich von Berlin aus. Wir fliegen von Berlin aus. Von BER fliegen wir. Genau. Also die 100. Folge in Kanada wird nur stattfinden, wenn wir vom BER tatsächlich, weil Tegel fliege ich nicht mehr, das ist total überfüllt, total alt, zerranzt, Tegel fliege ich nicht mehr, aus Prinzip nicht. Machen wir nicht mehr. Ja. Und ich glaube von Schönefeld oder wie der andere Flughafen heißt, da geht kein Flieger nach Kanada. Glaubst du, wir können dann mit dem Zug hier in Stuttgart 21 einsteigen, direkt zum BER? Ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles klappt. Und dann nach Vancouver. Cool. Ich sehe keine Gefahr, weder bei dem Bahnhof noch beim Flughafen, dass er noch länger dauert. Nee, Quatsch. Vor allen Dingen bei unserem Tempo, mehr als 12 Folgen im Jahr schon aufzunehmen. Ja, vielleicht fahren wir ja morgen nach Kanada. Vielleicht müssen wir morgen nach Kanada. Wenn wir heute auch wieder 10 Folgen auf Halde aufnehmen. Ja, das ist jetzt die wievielte? Die 17. heute schon? Die 17. heute. Aber das ist die aktuelle. Die schneiden wir jetzt so, die als wäre jetzt die der Samstag vor der Europawahl. Ja, genau. Apropos Europawahl, wie viele Parteien sind das? Ich habe die Liste noch. Die Kommunalwahl musste man ja schon ausfüllen. Ja, das ist so ein dickes Buch. Genau, das ist so ein dickes Buch. Hab ich hier auch. Und da habe ich auch sehr viel Zeit gebraucht. Ja, das habe ich noch. Das mache ich doch erst am Sonntag. Am Wahltag. Achso, nee, da habe ich schon gewählt, aber du kannst ja 60 Stimmen verteilen und ich wollte die nicht nur einer Partei geben. Ja. Und du kannst ja noch einzelnen Personen 3 Stimmen geben. Ja, deswegen habe ich diesmal sehr gewissenhaft tatsächlich. Ich habe mir mal Mühe gemacht auch. Gut. Geguckt, wofür stehen die Leute, aus welchem Bezirk kommen die, welchen Job haben die und habe aus Prinzip, und da bin ich ganz transparent, sonst sage ich nichts über meine Wahlentscheidung, aber ich habe aus Prinzip keine Wirtschaftswissenschaftler und Juristen gewählt. Einfach weil die... Sehr gut. Die haben sich schon, ich kenne auch Juristen, die nett sind, aber das ist immer, das ist keine 50-50-Chance, ist das eine okay Person, sondern das ist so eine 90-10-Chance. Aber trotzdem ist es ein bisschen wie das Racial Profiling. Das Racial Profiling in Wählen. Ja. Und vielleicht habe ich da auch gar nicht getan, aber vielleicht habe ich doch getan. Auf jeden Fall haben Sozialwissenschaftler bei mir sehr gut abgeschnitten. Von allen Parteien. Oh, no shit. Nein. Ich habe mal angefangen zu lesen. Ich bin jetzt auf Seite 400 oder so, gerade kurz vorm Climax. Und ich habe immer noch keine Partei gefunden, die, also soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Waffenbesitz. Und Waffenbesitz. Ja, habe ich noch keine Kombination gefunden. Ja, ich dachte, für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Waffenbesitz einsetzt. Ja. Warum gibt's keine Partei? Ja, komisch. Ganz komisch. Ja. Ja, ich habe ja noch ein paar. Vielleicht solltest du eine Partei mal gründen, weil. Wie heißt die? Ich glaube, die Randgruppe einfach, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die so drauf sind wie du. Ja, ach, gut, das ist halt ein sehr rechtes Thema, gell, dieses. Die Waffen ist sehr rechts, ja. Ja. Das ist blöd. Deshalb, ich finde, es sollte auch eine nicht rechte Partei geben. Die auch für Waffen ist. Die für Waffen ist. Ja. Wäre vielleicht mal ein Tipp für die SPD einfach, damit sie sich von der Linken noch mal ein bisschen abgrenzen können. Und auch die Grünen machen ja mehr Sozialpolitik als die SPD. Dass man einfach die SPD als Profil einfach sozial, aber Waffenbesitz. Geil. Sozialballern. Genau. So heißt es. Eigentum verteidigen. Sozialballern. Sozialstaat aufbauen, Eigentum verteidigen. Nein, darum geht es SPD. Darum geht es mir doch gar nicht. Nee, du willst einfach nur ballern. Ich will einfach nur geil ballern. Dann einfach soziale Gerechtigkeit, und peng, geil peng, ballern. SPD. Und geil ballern. Soziale Gerechtigkeit, peng, peng. Und geil ballern, SPD. Wenn dieses Wahlplakat jetzt hier im Stuttgarter Westen hängen würde, wäre dein Kreuzchen schon längst bei der SPD. Ein bisschen Umweltschutz muss auch drin sein. Und an die Umwelt denken. Ja. Also soziale Gerechtigkeit, peng, peng, ein bisschen ballern auf. Und an die Umwelt denken, SPD. Man sollte in der Stadt dann überall Mülleimer hinstellen, sowieso Aschenbecher und Hülsen. Patronenhülsen. Nee, die hängen dann immer neben den Batteriesammelbehältern. Ja, genau. Hülsensammelbehälter. Ja. Ja, das ist doch mal. Also, liebe SPD, wir würden euch dieses Thema schenken. Ich weiß nur nicht, ob ihr damit noch mehr Prozente verliert, aber ihr habt auf jeden Fall einen Wähler dazu, hättet ihr. Einen hättet ihr, und das ist ja schon, macht ein Prozent aus bei dem. Ja. Wahrscheinlich. Ich mag ja Waffen nicht so, aber das ist hier schon bekannt, gell? Ja. Ich auch nicht. Also für alles, was sie stehen, aber geil ballern. Also du bist einfach, Du, von mir aus können wir auch eine kleine Ballerecke in deiner Idee der Hackstube, wo man einfach Holz hacken kann. Da hacken und ballern oder so. Hacken und ballern, ja. Aber da müssen wir erstmal eine Partei wählen, die uns das überhaupt erlaubt, dass wir da rumballern dürfen. Hacken, ich will natürlich auch mit geilen Ballerwaffen. Ja. Hacken, ballern, zocken. Also noch ein paar Spielautomaten. Alles, was so ein bisschen doof ist. Ja. Aber dir gut tut in dem Moment. Genau. Kann ja jeder auch machen, wie er dann will. Irgendwie. Wir sind sehr toleranter Hackstube. Ich finde, das könnte funktionieren mit diesem, dass die SPD sowas mit aufnimmt. Oder irgendeine normale, in Anführungszeichen, Partei. Ja, aber keine Rechtsradikale. Weil die Rechtsradikalen machen das doch auch. Die nehmen irgendwelche populären Themen wie. Ballern? Das weiß ich, Kindesmissbrauch soll härter bestraft werden. Das ist ja ein Riesenthema von der NPD zum Beispiel. Die schreiben sich das ja ganz groß drauf. Und kann man auch mal kontern, finde ich. Wir klauen denen einfach mal ein Thema. Ballern. Ballern. Ja. Ballern wird jetzt. So wie der Scheiß Strache, inzwischen ist er ja zurückgetreten, der hat das Rauchergerechtigkeit oder wie heißt es? Raucherrechte. Hat sich dafür sehr eingesetzt. Weil er ein rechter Raucher war. Ja. Rechte Raucher kaufen. Ja, da war ich richtig sauer. Das war immer mein Thema. Ja. Ich wollte immer Raucherrechte stärken. Und jetzt ist es in Österreich, haben sich das die Rechten geschnappt. Und jetzt kann ich nicht mehr, genau wie ich nicht mehr gegen Kindesvergewaltigung sein kann. Weil die wegen Rechte der NPD. Ja. Aber finde ich eigentlich ganz schön, rechte Raucher für Raucherrechte. Finde ich eigentlich. Raucherrechte für rechte Raucher. Oder so rum. Aber er hat sich ja dafür eingesetzt für Raucherrechte, deswegen war er ein rechter Raucher für Raucherrechte. Ja. Ja, aber die waren erfolgreich, glaube ich. Da war doch die Gesundheitsministerin hat sich für Raucherrechte in Österreich eingesetzt. Das musst du mal überlegen. War die auch eine rauchende Rechte? Ja, ich glaube, die war von der FPÖ, ist die böse, oder? FPÖ, ja. Ja. Ich glaube schon. Ich habe keine Lust, mich mit Abkürzungen von österreichischen Parteien zu beschäftigen oft. Diese scheiß Umlaute. Ja. Stell mal vor, du bist in einem Land aufgewachsen, das ein Umlaut direkt am Anfang hat. Da würdest du, glaube ich, wärst du, glaube ich, auch ein rechter Raucher, der sich für Raucherrechte einsetzen würde. Ey, Umlaute und Scharf S. Oder wie heißt Scharf S in der Eifel? Scharf S. Nee, oder. Nee, scharfes S. Okay. Scharfes S. Weil in Norddeutschland heißt es zum Beispiel SZ. Nee, das heißt auch scharfes S. Okay. Scharfes S. Wenn du sowas im Namen hast, ist es immer blöd. Und Umlaute. Ja. Wenn man so ein internationaler Mensch ist. Ja. Eine Bekannte von mir, die heißt Weiß mit Nachnamen. Mhm. Und die wird immer Frau Weib genannt im Ausland, ja, weil es aussieht wie ein B. Ja. Noch dümmer finde ich eigentlich, wenn du dir ein Akronym gibst oder ein Pseudonym gibst und da tatsächlich deinen Nachnamen mit einem Umlaut machst. Oh shit, Fettnäpfchen. Nee, das ist mir gerade auch erst aufgefallen. Oh. Ja, vielleicht werde ich jetzt auch bald ein rechter Raucher, der für Raucherrechte eintritt. Und dann kommst du auch noch aus einem Ort mit einem Umlaut drin. Ja. Ballernder. Hast du einen Schlaganfall? Nee, die Entschuldigung. Die nehmen uns auch alles weg. Sogar die Umlaute. Die Amerikaner. Der Amerikaner. Umlaute waren mal cool. Heavy Metal Umlaut. Motley Crew. Motorhead. Metallica. Ja. Metallica. Ja. Black Sabbath mit Ä. Black. Nicht Black. Black, sondern Black. Fabeth. Kenn ich nicht. Black Sabbath. Fabeth. Mit scharf S. Ja. Und zwei Ä nochmal. Oder Black Sabbath. Wie man es in der Grundschule haben wir das Dreierless S genannt. Dreierless S. Ja, das ist ja eine 3. Ja, stimmt. Ein Strich und eine 3. Black Sabbath. Not the Osborne von Black Sabbath. I am Iron Man. Habe ich heute gehört. Kann den Text nicht. Gut. Cool. Schönes Spiel, gut gemacht, gute Dankeschön. Arbeit, Jean-Paul Prüm. Ah, Umlaut. Gute Arbeit. Dankeschön, freut mich. Du, wollen wir kurz Werbung machen? Ich habe einen Jingle reinbekommen von Potato Pool. Das ist wohl so eine Seite, wo Briten deutsche Frauen und deutsche Männer kennenlernen können ist die, für Heirat. Das viele Geld, das auf unserem Konto ist. Ja, Potato Pool. Ah, okay, cool. Hey, my British friend. You are looking for a German wife? Or you are looking for a German husband? Check out Potato Pool. You are looking for marriage? Come to us, come to Potato Pool. It's the best, it's amazing. Network for finding a husband or a wife from Germany. Real crowds, real Kartoffeln for you. 100% real crowds. Check out crowds. Potato Pool. Potato. Potato Pool. Geiler Spot, den wir da gehört haben. Es scheint mir eine seriöse Seite zu sein. Die sponsern ja auch unseren Live-Podcast tatsächlich. Oui. Potato Pool. Oui. Das heißt ja auf Französisch. Ich weiß, aber international. Trotzdem, Potato Pool, ja. Und natürlich auch Randall Pritt. Ich drücke mir noch so eine Bämme in meine Mundfresse. So. Da musste ich heute übrigens sehr lachen, als du mir das geschrieben hast, ob wir uns noch ein paar Bier in die Mundfresse reinballern. In die Mundfresse reinballern. Vor allen Dingen, ich finde ja, um das Ganze noch ein bisschen linguistisch aufzuarbeiten, Redundanz ein sehr schönes Mittel, weil Mundfresse ist einfach ein schöner Begriff. Ja, ja. Mundfresse, ich liebe Mundfresse. Das ist ja so wie Bodie McBoatboat. Also Bodie McBoatface. Bodie McBoatface, aber Bodie McBoatboat fände ich zum Beispiel auch gut. Noch besser. Ja. Wenn Begriff einfach häufig auftaucht oder auch in Neo Magazin Royal, nicht dieser Podcast von den Böhmermann, die uns immer alle Themen klauen, sondern die Sendung Dr. Margot Doktor, finde ich allein schon vom Titel so. Ja. Frau Doktor. Ja. Dr. Margot Doktor. Gibt es Leute, die Doktor mit Nachnamen heißen? Ja, Dr. Stimmt. Margot Doktor. Ja, das ist ja nicht echt. Ja. Aber gibt es echte Leute, die so heißen? Wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Also, bin ich mir relativ sicher. Weil ja vor allem, wenn du die Historie des deutschen Nachnamens siehst, dass ja häufig die Rolle dann der Nachname wurde, also die Rolle im Dorf zum Nachnamen. Ja. Wurde, gab es ja bestimmt ein Arzt oder ein Doktor. Das Wort Doktor, woher kommt das? Was ist das? Was ist der Wortstamm? Das ist bestimmt lateinisch und heißt so viel wie... Aber das hat auch nichts mit Medizin zu tun, oder? Nee, aber... war derjenige, der tatsächlich wusste, wie dieses Tor funktioniert. Der hatte die Dokumente zum Tor. Ah, okay. Der Doc für Dokumente. Du bist schlau. Und du solltest Tor, Doktor werden. Ich sollte Doktor werden, ja. Vielleicht schreibe ich in den nächsten... Du, ich kann das jetzt einfach mal erzählen. Peters letzter Sommer... Peter, einfach als Dissertation. Ja. Nee, mein Ziel für 2019 ist tatsächlich, also spätestens Anfang 2020, ich fange jetzt an und versuche bis zum Ende des Jahres eine Dissertation verteidigt zu haben. Ich kann ja wetten, ich sag, das schaffst du nie. Wir können ja um ein Bierchen wetten, oder? Okay. Das ist für mich Anreiz genug, eine Doktorarbeit. Wer verliert, muss beim nächsten Podcast das Bier mitbringen. Okay, aber du musst mich schon ein ganzes Jahr lassen. Ja. Wann machen wir jetzt eigentlich, wenn die Queen dieses Jahr stirbt oder Thomas Gottschalk? Ich wünsche mir das wirklich mit Tommy. Der ist ein alter Rock'n'Roller. Das ist ein Elisabeth, ich will auch nicht, dass du drauf gehst. Aber falls Thomas Gottschalk dieses Jahr noch stirbt, hat unsere Prognose eigentlich irgendeine Auswirkung? Also, außer dass wir Seher werden und unser Podcast mehr gehört wird. Kommen dann Exorzisten zu uns und... Oder wir könnten eine Sekte dann gründen. Wir sind die großen Seher. Die schauen... Und denen das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist super gut, weil wir können einfach die Fiat Lux Nummer machen und unser Badewannenwasser nach jeder Folge einfach verkaufen. Weil diese Fiat Lux Sekte, die haben doch auch mal so heiliges Wasser in der Wanne angerührt. Ah, diese die hieß nicht Uri Geller, sondern Uriella. Uriella hieß die. Die Sektenführerin. Die hat immer nur so Wasser in ihrer Wanne angerührt. Ach so, ich dachte, du meinst hier Egon Forever Lux. Okay. Fiat Lux. Ach so, ich kenne die gar nicht. Ach so, das ist so eine alte 90er-Sekte auch tatsächlich. Und da hat aber da stecken sehr viele Namen drin, die heute relevant sind. Uri Geller, der Löffelverbieger und natürlich André Lux von Egon Forever. Die zwei relevantesten Namen 2019. Die zwei Uri relevantesten. Geller und André Lux. André Lux, ja. Absolut. Ja, der Löffelverbieger und der Comiczeichner. Ja, die zwei. Ja. Das sind relevante Namen, ja. Am Ende des Jahres kommt dann auf RTL die Menschen des Jahres, so eine Show. Auf jeden Fall, André Lux ist für... Du, bevor die Menschen des Jahres läuft, wir sollten versuchen, André Lux als Gast für unsere Live-Gala zu bekommen. Unbedingt. Das wird schwer, weil er ist einer der Menschen des Jahres, aber wir sollten versuchen, ja. Ja, sein Management, da haben wir ja doch Kontakte, der war ja auch mal hier. Der war auch mal hier, ja. Ja. Wir fragen mal an, vielleicht kriegen wir den für einen Live-Podcast. Chris der Berg haben wir auch nochmal bekommen und Martin Weber Zauberer. Ja. Zwei Namen und Martin Weber Zauberer. Du brauchst echt mal einen Künstlernamen. Magic Martin tolerierst du nicht. Martin Weber Zauberer klingt einfach so lame wie... Gott, was klingt denn noch so lame? Das letzte haben wir schon wieder über Magic Martin. Stimmt. Wie immer. Ja, aber er soll sich endlich mal einen Künstlernamen zulegen. Magic Martin hört uns nämlich auch häufiger. Deswegen, der sitzt jetzt im Auto und fährt gerade wahrscheinlich von Stuttgart irgendwo Richtung Süden nach Tübingen oder so. Zum Zaubern. Zum Zaubern. Und jetzt gerade laufen wir in seinem Auto und einfach, jetzt guck doch mal einfach auf der Autobahn. Vielleicht heißt ein Rastplatz ja auch cool. Vielleicht heißt du ja bald der große Potzberg. Das ist nämlich ein Rastplatz bei Kaiserslautern. Das wäre doch ein Künstlername. Der große Potzberg. Der große Potzberg. Er hat auch was von Bibi Blocksberg. Ja, der große Potzberg. Kein schlecht. Ja. Oder einfach nur der Potzberg. Oder Heidenheimer Köhlerplatten. Guter Zauberername. Der Heidenheimer Köhlerplatten. Heidenheimer Köhlerplatten. So heißt die, so ein Parkplatz an der Autobahn. Aber Köhlerplatten ist doch auch eigentlich ein guter Name. Köhlerplatten. Ja. Ja. Martin Köhlerplatten zum Beispiel. Köhlerplatten. Den Zauberer würde ich mir angucken. Voll. Ja. Ist halt wieder ein Umlaut drin. Oder ja, dann doch Martin Potzberg. Ja. Ja. Ja. Ja, Potzberg ist gut. Martin Potzberg. Das ist auch besser mit Blocksberg. Ja. Es gibt, glaube ich, so viele geile, also nicht die Raststätten. Die klingen meistens, die sind ja meistens nach einem Kreuz oder einer Großstadt genannt, aber die normalen Autobahnparkplätze, die haben eigentlich immer geile Namen. Die haben, ja, total. Die haben immer gute Namen. Allein dafür fahre ich manchmal samstags irgendwie die A7 hoch und runter, von Oberstdorf bis Kiel und wieder zurück. Um einfach geile Namen zu schreiben. Schreibt die dann alle mit. Gibt sowieso gute auch. Zum Beispiel Knappsack. Knapsack. Gab sogar mal eine US-Band, die auch Knapsack hieß. Geil. Aber es gibt auch eine Stadt und einen Rastplatz, der Knapsack heißt. Gab es einen Zauberer, der so hieß? Nee, auch nicht. Also Magic Martin. Magic Martin. Greif jetzt zu. Jetzt also wirklich einfach mal die Autobahn langfahren. Einmal die A7 hoch und runter. Ich würde sogar ein Spiel draus machen und einfach das Schicksal entscheiden lassen, weil Zauberer auf Schicksal verlassen ist immer eine gute Idee. Einfach zu sagen, ich fahre jetzt in Stuttgart die A8 lang, ich fahre jetzt mal Richtung München und nehme den 5. Parkplatz. Ja. Und das ist mein Name einfach. Dann heißt er wahrscheinlich Drackensteiner Hang oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Drackenstein klingt aber auch herrlich cool. Ich bin Ihr Zauberer für heute Abend. Ich bin Geislinger Steig. Aber Drackenstein klingt auch schon wieder nach einem geilen, ja, also einem geilen Herr der Ringe Zauberer, ja, oder so. Du kannst dich ja zum Beispiel Hank Drackenstein nennen. Oder Hank, Martin. Martin Drackenstein, ja. Ja. Auch wieder gut. Es ist so einfach, es ist wirklich so einfach. Ja, ach, ein bisschen mag er auch Magic Martin, oder? Ja, also aber er rollt nicht mehr mit den Augen, wenn ich ihn so begrüße. Ja, aber er versucht sich davon zu distanzieren. Okay. Ja. Es ist gut, er hat jetzt zugehört. Ich bin zuversichtlich, dass er jetzt bald Martin Potzberg heißt. Potzberg. Ja, geil. Martin Potzberg. Ich finde den super. Wenn ich Zauberer wäre, würde ich mich Martin Potzberg nennen. Vielleicht solltest du mein Zauberer werden. Ja, aber das ist auch anstrengend, da muss man wirklich üben. Ja, gut, stimmt. Genau. Dann schreib lieber eine Dissertation, das ist, glaube ich, leichter. Ja, die mache ich heute, dieses Jahr noch fertig. Ja, sehr gut. Versprochen. Okay. Und dann sitze ich auch nur noch mit Talar hier drin, weißt du, mit so einem Doktorenhut und dem Umhang. Oder Arztkittel. Genau, alle Ärzte sind Doktoren, alle Doktoren sind Ärzte. Außer die Ärzte. Ich war ja neulich in Irland, da war auch ein Doktor dabei. Ja. Kein Arzt? Ja. Verrückt. Was? Aber er hat auch gesagt, er hat ihn noch nicht so, aber er wird dauernd, immer wenn Leute seinen Namen lesen, also gerade Ärzte, ja, so, ah, ein Kollege, so, wenn er zum Doktor so, geht, was weiß ich, er hat Halsschmerzen, geht zum Arzt und dann so, ja, hier, bla bla bla, so, ah, ein Kollege, ah, setzen Sie sich doch. Sag mal, bist du dumm? Ich bin Erziehungswissenschaftler. Ja. Bist du dumm, ey? Ich bin ein anderer Doktor. Ich bin ein richtiger Doktor. Ich bin ein richtiger Doktor. Hey, bist du dumm? Ich bin ein richtiger Doktor. Ja, er hat wahrscheinlich 5 Jahre für seine Dissertation gebraucht. Ja. So ein Arzt braucht er irgendwie ein Semester für? Nee, das ist ein Fall und 12 Seiten meistens. Also, das ist weniger als eine Bachelorarbeit, muss ich sagen. Wir wollen da nicht runterspielen. Wir sind kein wertender Podcast. Wir sind ein sehr neutraler Podcast. Aber das ist weniger als eine Bachelorarbeit. Okay. Ja. Aber wir wollen dann nicht werten. Wir wollen einfach nur Martin Weber Zauberer endlich mal zum Künstlernamen verhelfen. In meinem nächsten Leben studiere ich Medizin, weil das ist ja total relaxed. Ja. Ja. Das ist nämlich der andere Punkt. Also bis du zu dem Med gekommen bist, dann kannst du auch noch den Doktor halt. Ja. Aber wir wollen dann nicht werten. Wir wollen das nicht werden. Wir sind ein sehr ruhiger, besonderer Podcast. Gerade am Ende wollen wir nicht mit den Leuten verscherzen. Also wir haben viele tolle Gäste bei der Garde. Ja. Ja. Wir haben auch eine Lyrikerin da. Nur keine scheiß faulen Ärzte, ja, die ihre Doktorarbeit irgendwie an einem Nachmittag schreiben. Aber wir wollen das nicht werden. Nein, nein, nein. Du, lass uns noch kurz über die Zukunft reden. Also die Gäste lassen wir erst in der Juni-Folge raus. Wir machen noch eine Juni-Folge, gell? Die ist eine Special-Folge gewesen sozusagen. Ja. Ja, die haben wir im Januar schon produziert. Genau, ja. Und dann haben wir wahrscheinlich demnächst mehr weibliche Gäste. Das kann man schon so sagen. Ach, stimmt, ja. Ja. Also nicht nur bei unserer Gala haben wir weibliche Gäste tatsächlich, sondern vielleicht sogar noch vor unserer Gala im Podcast. Warum jetzt? Jetzt darf ich bei dir zustehen. Achso, du lässt jetzt noch alles raus. Boah, meine Freundin versteckt immer die. Ja, solche Mario Barth spreche. Wir haben endlich mal weibliche Gäste. Rübs. Ja. Ich schäme mich jetzt ein bisschen. Ich will gar nicht werten. Nein. Ich will ruhig sein, aber hat gut gepasst eigentlich auch. Wir können, ich glaube, du darfst auch bei Frauen pupsen. Es hört auch eh kein Schwein mehr zu. Ach so, ja. Wir sind auch, glaube ich, über die magische Stunde. Ich mache Podcasts auch immer prinzipiell nach einer Stunde einfach Cut. Danach reden sie eh nur über Zauberer und über Frauen. Ja, stimmt. Ja. Und Ärzte. Und Ärzte. Scheiß Ärzte. Das wollen wir nicht werten. So. Ärzte raus aus Deutschland. Stuttgart. Schwaben raus aus Stuttgart. Genau, Schwaben raus und Ärzte. Wir wollen hier keine Schwaben und keine Ärzte. Boah, wie viele Parkplätze es dann gäbe. Und wenn keine Ärzte mehr da wären, wären schon sehr viele Parkplätze mehr. Ja, und Schwaben gibt es ja auch ein paar schon. Ein paar gibt es in Stuttgart, ja. Die sind alle, alles über 60 ist Schwabe hier meistens. Aber tatsächlich mal eine ernste Frage, du als Ostelbler, ist die Identifikation Schwabe da auch da oder überlagert Ostalb das Schwäbischsein? Weil ich bezeichnet sich als Schwaben, ja. Okay, weil ich bin ja Eifeler und kein Eifeler würde sagen, er ist Rheinländer. Ach so, bezeichnen sich alle als Schwaben. Also der Eifeler an sich würde sich als Eifeler bezeichnen, aber niemals als Rheinländer, obwohl er... Ein Ostelbler oder jemand von der Schwäbischen Alb bezeichnet sich eher als Schwabe als... Als Elbler. Als Stuttgart. Oder also zumindest der Konsens ist auf der Alb. In Stuttgart, da schwärzt man doch kein Schwäbisch. Das stimmt ja auch, ich bin ja auf der Alb auch häufig verloren. Ja. Ich verstehe die Menschen ja immer. Das passiert mir in Stuttgart nicht. Stuttgart ist nämlich eine sehr offene, weltgewandte. Genau, und also für einen jemand von der Schwäbischen Alb, für einen Heidenheimer, klingt das ganz furchtbar, dieses Stuttgarter Schwäbisch. Ja. Weil es so weil fast schon Hochdeutsch ist. Ja, das ist halt so ein Oettinger-mäßiges. Ja. Naja, aber dann können wir auch die Leute einfach mal einladen. Zum Beispiel würde mir da einfallen, Christian Dramitz, ein letzter Versuch. Ja. Einfach mal als Set bei uns im Podcast vorbeikommen. Glaubst du, der ist teurer als Magic Martin? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil Christian Dramitz hat ja nochmals einen Künstlernamen, genauso wie Magic Martin. Also müssen die im gleichen Preisniveau sein. Wir haben ja nur Gäste, die keine Künstlernamen haben. Weil Chris der Berg heißt ja auch wirklich so, weil er Holländer ist. Genau, Chris der Berg. Ja. Auch wir hatten schon echt Hochkaräter an Gästen hier, muss man wirklich sagen. Ja. Wahnsinn. Fehlt eigentlich nur noch Ingo Zamparoni, unsere alte Liebe, unser alter Man-Crush. Stimmt, an den habe ich lange nicht gedacht. Unser alter Man-Crush Ingo Zamparoni und unser Idol Christian Dramitz als Zed. Ich hätte Christian Dramitz auch ungern als Christian Dramitz hier, sondern so nur toll, als Zed. So witzig ist er auch nicht. Nee, aber er hat Zed. Aber Zed ist halt. Ich will den 80er Jahre Dramitz. Nicht den 2000er Dramitz. Nicht den Bulli-Paraden Dramitz. Wir wollen den 80er Jahre Dramitz. Wir wollen die Synchro-Gottheit Dramitz haben. Ja. Der Gott der Synchronisation Dramitz. Ja. Sollen wir auch Thomas Gottschalk noch einladen, bevor er tot umfällt? Das wäre natürlich auch mal eine schöne Nummer einfach. Wir laden Gottschalk einfach als Fest und Flauschig oder so ein, als größerer Podcast. Ja. Dann kommt er hier nach Stuttgart, wir nehmen immer einen Stuttgart auf. Und dann sitzt er auf einmal mit uns in der Wanne. Stell dir mal vor, Tommy mit uns in der Wanne. Er hat bestimmt so eine Leoparden-Badehose dann. Und sitzt dann halt mit seinem lockigen grauen, ich glaube, der ist am ganzen Körper lockig und dann so eine Leopardenhose. Das wäre sehr erotisch. Wer von uns ist Böhmermann und wer ist Schulz? Du bist Böhmermann, weil du größer bist. Aber Olli Schulz ist auch wahnsinnig groß. Das darf man nicht unterschätzen, ja. Aber du bist eher so auch der Schulz-Typ. Du bist ein bisschen sympathischer als ich. das hast du nett gesagt. Weil das ist ja auch so der Punkt, und ich stimme Böhmermann dir vollkommen will man ja auch zu. Kein Bier trinken. Nee. Also so lustig er ist, ich wollte ihn nie in unserem Podcast loben, aber so lustig und gut er auch häufig ist, aber ich glaube, so privat... Freund werden? Nee, nicht in diesem Leben. Nee. Obwohl, wir sind ja auch keine Freunde und machen trotzdem Podcast. Ja, wir sind Kollegen. Ich hätte, um nochmal die Klammer zum Anfang der Sendung, Geschäftspartner um unseren Podcast, weil das ist in Zukunft ein Milliardengeschäft. Ach so, ja. Und Geschäftspartner um unser Business zu pushen. Soweit es auch geht. Ja, wir machen es nur für die Kohle. Ja. Also, Kids, wenn ihr noch einen Job braucht, macht einfach einen Podcast. Wir brauchen eben Mitarbeiter, die auch... Ich hasse nichts mehr als diesen Aufbau von den Mikrofonen und alles, kurz bevor du kommst hier ins Studio. Du, da ja hier immer dieses Podcast-UFO, die haben ja immer Praktikantinnen und Praktikanten. Genau, sowas bräuchten vielleicht wir auch. Vielleicht sollten wir uns auch mal einfach... Wer als Praktikant bei uns im Podcast mitarbeiten will... Ihr dürft dann auch Außenbeiträge tatsächlich machen, würde ich auch sagen. Die dürfen fünf Minuten gehören dann immer euch, aber ihr müsstet hier hinkommen und erstmal die Mikros aufbauen, bevor wir loslegen. Ey, wir zahlen auch Tariflohn, wir machen keine Ausbeutung. 3 Bitburger Stubbis pro Folge kriegt ihr von uns und ihr dürft 5 Minuten Content liefern. Genau, bewerbung@schaumbadpodcast.eu. .eu oder wir, einfach... Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ja, okay. Aber schreib mir doch einfach auf mein WhatsApp. Ja, schreibt oder Jean-Paul. Ich glaube, ihr habt alle unsere Nummern. Genau. Alle 10.000 Leute. Alle 10.000 Leute. Und sonst schreibt uns einfach einen Kommi unter dieses Facebook oder schickt uns auf unserem Patreon eine Nachricht oder schickt uns einen Fax. Ja. Oder besucht unsere Geschäftspartner von potatopool.eu. Ja, also eure Aufgaben sind primär die Technik Mikros aufbauen. Und abbauen wäre auch gut. Ja, doch. Wenn und, wir schon cornern sind irgendwo, müsst genau, ihr noch hier buckeln. Ne? Genau, und dann bekommt ihr aber 5 Minuten Zeit, um euren Content zu machen. Egal wie der aussieht. Außenbeiträge. Ja. Kann auch komplett rechtsradikaler Scheiß sein. Oder einfach nur rechte Raucher für Raucherrechte. Also, genau. Ja. Ja, ja, bewerbt cool, euch. Cool. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen. Unsere Personalabteilung freut sich auf viele Bewerbungen. Ja. Dann können die uns nämlich, je mehr Bewerbungen die kriegen, desto mehr können sie uns vorlegen. Und, hast du gehört, Michael? Da kommen bald ein paar Bewerbungen rein. Mittippen diesmal, gell? Michael wieder. Das ist unser Assistent der Geschäftsleitung. HR. Wir sind die Geschäftsleitung. Nee, das ist der HR-Chef. Der HR-Chef, ja. Human Relations. Richtig? Nee. Human Relations? Nicht Relations, Resources. Das ist die menschlichen Ressourcen. Ja, die menschlichen Ressourcen. Stimmt, warum denke ich an Beziehungen, wenn es um... Menschen sind Ressourcen. Ja. Also Michael, notierst du dann, gell? Du HR-Pimmel. So, cool. Laufen wir noch? Ja. Oh Gott. Jetzt kriegen die Leute hier mit, die hier im Business hintersteckt. Sollen wir einfach jetzt wird's faselig. Ja, jetzt wird faselig, jetzt hör mal auf. Sollen wir nett Tschüss sagen diesmal? Einfach nett Tschüss sagen? Nett ich Tschüss, glaub, also nett im Sinne von nicht oder, nett. Oder freundlich, also kindly. N-E-T-T, also wirklich Doppel-T. Nett. Ja, okay. Wir müssen, ich habe da von den Online-Marketing-Rockstars hier Beziehungen aufbauen und nervt Online-Werbung nur noch. Wir haben sehr viel Werbung im letzten Blog. Ja, ja, ja. Denn wir halt einfach so, könnt ihr es besser machen, einfach sagen, okay, Themen sind jetzt zerrissen, ich zerreiße den Zettel und jetzt sagen wir, jetzt bauen wir nochmal eine Beziehung auf. War schön, dass ihr wieder wahrscheinlich 1:20 oder so durchgehalten habt. Ja, danke. Ich bin stolz, ihr seid wirklich gute Menschen. Du, die oder der, du da jetzt am Autosteuer sitzt oder einfach mit der Bahn fährst oder... Hey, du brauchst nicht meine. Hey. Na, oder alles einfach, gut, Mann. Einfach an deinem Schreibtisch sitzt und keine Lust auf Arbeit hattest und dir einen Podcast auf die Ohren getan hast. Und sagst, ich kann mich mit Musik besser konzentrieren, wenn ich die Dokumente schreibe und uns eigentlich zuhörst. Warte, auf, jetzt muss ich auch gleich weinen. Vom Herzen, von meinem Herzen und Peters Herzen. Mein Herz auch. In seinem Shirt schlagen sie. Einfach vielen Dank, wir sind bald 5-stellig. Wir hätten nie daran geglaubt, als wir damals als kleine Jungs vor 3 Jahren damit gestartet sind. Mit diesem kleinen Projekt namens Das Schaumbad. Und jetzt sind wir eine Firma mit 20 Mitarbeitern. Also danke, wir machen weiter und geben uns Mühe für euch. Peter, müsstest du noch was sagen? Ja. Pot, pot, pot. Pot. Ciao. Ciao, Freunde. Ciao. Ciao, Freunde. Danke für alles.